C. Einladungen. C. Übung 1. Einladung zum Brunch. 1a. Max und Lena laden ihre Freunde zu einem Brunch am Sonntagmorgen ein. Gemeinsam überlegen sie, was sie einkaufen und vorbereiten müssen. Hören Sie und schreiben Sie den Einkaufszettel. Fangen wir bei den Getränken an. Haben wir noch genug Tee und Kaffee? Tee sicher, aber Kaffee? Ich schreibe mal eine Packung auf. Und Milch? Wie viel denkst du, brauchen wir? 6 Liter, oder? Na ja, vielleicht wollen auch manche Kakao trinken. Besser 8. Zucker haben wir genug. Und dann die Brötchen. Wart mal, wir sind 12, also vielleicht 30 Brötchen und 12 Brezen? Ist das nicht zu viel? Lieber 25 Brötchen, 12 Brezen und dann noch ein Baguette. Das können wir einfrieren, wenn es übrig bleibt. Gut. Dann Butter, Marmelade. Haben wir noch von der Marmelade, die deine Mutter gemacht hat? Ja, wir haben noch ein paar Gläser Erdbeermarmelade. Das reicht. Und Honig? Haben wir auch noch. Jetzt zu den salzigen Sachen. Wie sieht's mit Käse und Schinken aus? Ja, wir holen am besten am Käsestand auf dem Markt ein paar verschiedene Sorten, so 1 Pfund. Und vom Fleischer noch 300 Gramm rohen und 300 Gramm gekochten Schinken. Sollen wir eine Schüssel Müsli machen? Vielleicht besser eine Schüssel Obstsalat. Müsli und Joghurt können wir dann daneben stellen. Das mischt sich dann jeder selbst. Dann brauchen wir 1 Pfund Äpfel, Bananen und 500 Gramm Weintrauben. Und 10 Becher Joghurt. Ja. Haben wir noch genug Müsli? Ja, da ist noch eine ganz neue Packung. Haben wir dann alles? Orangensaft. 5 Flaschen Orangensaft. Gute Idee. Puh, jetzt habe ich Hunger. Komm, wir essen erst etwas und dann gehen wir einkaufen. Oh ja, wenn man mit Hunger einkauft, kauft man immer viel zu viel.